was wir jemals brauchen, alles, was wir jemals wollen, Herr. In dir ist alle Fülle, Herr. In dir ist alle Power und alle Fähigkeit, Herr, die uns befähigt, unseren Stand in dieser Welt einzunehmen als Söhne und Töchter deiner Herrlichkeit, Herr. Danke, Herr, dass du uns für eine Zeit wie diese berufen hast, Herr. Danke, Herr, für jeden einzelnen Glory Life Schüler, den du in dieser Zeit dazu berufen und dazu bestimmt hast, ein Teil dieser endzeitlichen Armee zu sein, Herr. Ein Teil derer zu sein, die wirklich in dieser Zeit ihren Stand einnehmen, Herr. Oh, die nicht einfach die Mächte der Finsternis machen lassen, was sie wollen, die nicht einfach die Dinge auch der Seele und die Befindlichkeiten des Fleisches einfach über sich drüber gehen lassen, Herr, sondern die ihren Stand einnehmen, Herr, in Jesu Namen. So wie Esther, die Königin Esther, Herr, Herr, von der es heißt, dass sie für eine Zeit wie diese in ihre Position gekommen war. Halleluja. So sind wir als deine Söhne, als deine Töchter in diese Zeit gekommen, in so eine Zeit wie diese gekommen, für eine Zeit wie diese, Herr. Genau wir, genau hier, genau jetzt, genau heute, genau an diesem Ort, Herr. Halleluja. Wir preisen dich. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr, dass du in uns immer wieder neu diesen Geist aufstehen lässt. Komm, bet mal im Geist, bet mal in Sprachen. Weißt du, der Heilige Geist möchte dich erfüllen, möchte dich auferbauen. Wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Er möchte dich füllen, weißt du, er möchte dich stark machen. Wir leben in einer Zeit, weißt du, die Finsternis in der Welt nimmt zu, aber wir leben in einer Zeit, wo Gott sich Söhne und Töchter ruft, die ihren Stand einnehmen. So wie Esther ihren Stand eingenommen hat für ihr Volk. Halleluja. Und der Geist Hamans, der gegen ihr Volk ging, musste fallen. Und so sind auch heute in dieser Zeit sind Geister unterwegs, die gegen dich und gegen mich stehen. Gegen den Leib Christi in diesem Land. Mächte der Finsternis, Menschen, böse Menschen. Dinge in den Herzen der Menschen, die gegen das Reich Gottes stehen, sind in diesem Land. Aber ich sage dir, in dir ist ein anderer Geist. In dir ist der Geist Esthers. In dir ist der Geist der Kühnheit, in dir ist nicht ein Geist der Einschüchterung, in dir ist nicht ein Geist der Schwäche, in dir ist nicht ein Geist der Gleichgültigkeit, in dir ist nicht ein Geist einfach das an der Seite stehen, sondern in dir ist ein Geist der Entschiedenheit. Komm, bet im Geist, bet im Geist. Korabasanda la basia da da da da. Orabasanda kara la basia da da da da. Orabadada. Weißt du, er möchte dich positionieren in dieser Zeit. Oh, positionieren, so wie er Esther positioniert hat. Halleluja. Auch hier über Livestream. Geht da rein, geht da rein. Lass uns wirklich diese, lass uns wirklich zwei Minuten Zeit nehmen, wirklich in Sprache zu beten, wo wir uns wirklich positionieren in dieser Stärke. Oh, Rabasanda Karadamando Korabasanda Karalamando Korabasanda da da da da. Oh, Rabasanda Karalamando Korabasanda da da da da da. Oh, Rabasanda Karalabasondo do do do do do do do Sheka da da da da da da da da da. Oh, Rabasanda Karalabasanda Karalamasondo Kororobosanda da da da da. Oh, Rabasanda Karalabasondo Korobosanda Karalarabasara da da. Und Vater, in dem Namen Jesus nehmen wir unseren Stand ein. Wir nehmen unseren Stand ein gegen alle Einlullung. Wir nehmen unseren Stand ein gegen alle Schwäche. Wir nehmen unseren Stand ein gegen alles, was unbewusst auf uns übergreifen möchte. Als erstes, nimm mal deinen Stand ein über alles, was vielleicht im Laufe des Tages unbewusst auf dich übergreifen wollte. Alle Ablenkung, alle anderen Dinge, die irgendwie auf dich gekommen sind, Sorgen, Nöte, was auch immer, Ängste oder sonst irgendwas oder Depression oder was auch immer. Nimm deinen Stand gerade jetzt ein. Nimm deinen Stand ein. Ich höre deine Stimme nicht. Nimm deinen Stand ein. Nimm deinen Stand ein. Ich höre deine Stimme immer noch nicht. Okay. Karalabasanda, karalabasanda, da. Oh, rabasanda, karara. Ja, Jesus. Oh, ja, karamanda, karalabashi, kananamando, korabasanda, da, da, da, da. Ja, karalabando, korabasanda, da, da, da, da. Oh, Karabasanda, Karararararara. Oh, Rabasanda. Und wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, jeder Geist, der dem Volk Gottes entgegenstand, jeder Geist, der den Söhnen und Töchtern entgegenstand, jeder Geist von Haman, er muss fallen in Jesu Namen. Er fällt jetzt in Jesu Namen. Alles, was dem Volk Gottes uns widerstanden hat. Wir sagen auch hier in diesem Land, in Deutschland, wir sagen in der Schweiz, wir sagen in Österreich, alles, was diesem Geist Gottes widerstanden hat, es fällt jetzt in dem Namen Jesus. Es fällt jetzt in Jesu Namen. Es fällt jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, wir sagen, er flieht auf sieben Wegen. Dein Feind flieht auf sieben Wegen. Alles, was dir widerstanden hat, flieht auf sieben Wegen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Die Falle, die er dir stellen wollte, da fällt er selbst hinein. Halleluja. So wie Haman an demselben Galgen hing, an dem er Mordechai hängen wollte. In Jesu Namen, so fällt der Feind und stolpert in seine eigenen Fallen in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Nimm deinen Stand ein. Nimm deinen Stand ein. Come on, come on, come on. Für dein Leben, für dein Leben, für deine Umgebung. Oh, Shekaramando Korabasanda, Kararamando Korobosanda, da da da da da. Oh, Rakamamasanda, Karanamando Korabasia, da da da. Oh, Rabasanda, Karararararara. Oh, wir sagen, Vater, nicht nur fällt jeder Geist, der deinem Volk widerstanden hat oder der deinem Volk ans Leben wollte, nicht nur fällt jeder Geist, sondern auch so wie damals bei Königin Esther, kommt dein Volk ganz neu in die Offensive, in die Offensive, in die Offensive und bekommt die Gelegenheit, die Feinde in die Flucht zu schlagen und das Land einzunehmen und stark zu werden im Land. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Wir sagen jetzt Offensive für dein Volk, Offensive für deine Söhne und Töchter. Come on, lass mich das Gebet der Offensive hören. Bete wirklich diese offensiven Sprachen. Es gibt unterschiedliche Arten von Sprachenreden. Jetzt ist die Zeit für offensive Sprachenreden. Komm, du kannst auch ein bisschen im Raum rumlaufen und ein bisschen Land einnehmen. So ganz bewusst einfach mal Land einnehmen. Jeder Ort, auf den deine Füße treten im Geist. Gott hat ihn dir gegeben. Halleluja, Halleluja, da ist Landeinnahme in dieser Zeit. Oh, da ist Landeinnahme für das Volk Gottes. Da ist Offensive, da ist Offensive, da ist Offensive. Oh, da ist Offensive, Halleluja, da ist Offensive. Oh, da ist Offensive, da ist Offensive, da ist Offensive in Jesu Namen. Oh, Shekaramando Korabasiara, Labasanda Karadamando Korabasiara. Halleluja, oh, Halleluja. Shekaranano Korabasandarada. Oh, danke Herr für die Zeit der Landeinnahme. Ja, ja, ja, ja, ja. Wow. Überall, überall, wir nehmen Land ein. Oh, du nimmst Land ein. Halleluja. Woo. Jesus. Shakaramando Korabasanda Karamando Korabandarada. E Karalamando Korabasanda Karalabasondorororororo. E Karadamando Korabasi Karararara. Halleluja. Oh, Jesus. Offensive. Shakanamando Korabasi Aralamando Rabananana Shakararara. Oh, Vater, wir sagen, Herr, wir nutzen die Autorität, die du uns gegeben hast, Herr. Wir sind nicht passiv. Jeder Glory Live-Schüler, wenn du über Livestream zuschaust, sei nicht passiv. Du bist nicht bestimmt, passiv zu sein, sondern du bist dazu bestimmt, offensiv zu sein. Du bist dazu bestimmt, aktiv zu sein. Du bist dazu bestimmt, Land einzunehmen. Du bist ein Sohn der Herrlichkeit. Du hast Autorität. Nimm deine Autorität wahr. Weißt du, egal was es ist, dein Arbeitsplatz, deine Familie, dein Land, deine Stadt, nimm deine Autorität wahr. Offensiv, aktiv. Halleluja, da ist Autorität. Der Größeres lebt in dir, als der in der Welt ist. Halleluja, Halleluja. Oh ja, Vater. Vater, in dem Namen Jesus, wir sagen, Herr, jeder Geist der Kontrolle, der Erweckung hindern will in diesem Land. Oh, jeder Geist der Kontrolle, wir sagen, er fällt jetzt in Jesu Namen. Oh, jeder Geist der religiösen Kontrolle, jeder Geist der politischen Kontrolle, er fällt über unserem Land in dem Namen Jesus. Wir sagen, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja. Unsere Freiheit hat Christus uns befreit. Und wir lassen uns nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen, sondern wir gehen in diese Freiheit. Halleluja. Halleluja. Und wir nehmen unsere Autorität wahr, um diese Offensive des Heiligen Geistes freizusetzen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Komm. Schlag einfach mal ein paar so um dich herum so ab und sag Freiheit. Halleluja. Und sag Offensive. Halleluja. Freiheit und Offensive. Halleluja. Halleluja. Offensive. Offensive und Freiheit. Halleluja. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Freiheit. Offensive. Halleluja. Glory. Glory. Halleluja. Woo. Glory. Halleluja. Auch du über Livestream ist auch wieder abgeschlagen. Freiheit. Offensive. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Lass uns einfach mal den Jubelruf der Freiheit zum Herrn erschallen. Halleluja, Jesus. Amen, Amen. Es ist die Zeit der Offensive. Halleluja. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe, während du an Platz gehst. Es ist die Zeit der Offensive. Halleluja. Ja, das ist so. Preis den Herrn. Es ist die Zeit der Offensive. Es ist die Zeit, unseren Stand einzunehmen. Gott sagte zu dir, wie er zu Königin Esther sagte, für eine Zeit wie diese bist du in diese Position gekommen. Für eine Zeit wie diese bist du hier in der Glory Life Schule. Für eine Zeit wie diese wirst du als Sohn, als Tochter der Herrlichkeit hervorgebracht. Diese Zeit braucht nicht irgendwelche Waschlappen, sondern diese Zeit braucht Söhne und Töchter. Amen. Die stehen, nicht irgendwelche Wimps, sondern starke Söhne und Töchter, die in die Offensive gehen. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Und ihr Lieben, ein Teil dieser Offensive ist auch der prophetische Dienst. Amen. Ist ein Teil der Offensive des Geistes durch den Leib Christi. Wir sprechen ja auch immer wieder von den Zentren der Herrlichkeit. Und ich habe schon öfters gepredigt auch, Zentren der Herrlichkeit sind immer apostolisch-prophetische Zentren. Das heißt, in Zentren der Herrlichkeit, die Gott in dieser Zeit aufrichtet, ist zum einen das Pioniermäßige ein wichtiger Bestandteil, neues Land einzunehmen, vorwärts zu gehen, so wie wir es gerade im Geist symbolisch getan haben, als wir Land eingenommen haben. Das ist apostolisch. Wir nehmen neues Land ein. Wir gehen in neue Dimensionen. Wir gehen in neue Dimensionen von Wundern. Wir gehen in neue Dimensionen des Wirkens Gottes. Wir gründen neue Gemeinden. Wir gründen neue Zentren. Wir gründen neue Gloryhäuser. Wir sind Pioniere der neuen Schöpfung. Amen. Wir sind Pioniere des neuen Himmels und der neuen Erde und wir bringen diesen neuen Himmel und die neue Erde hier auf diese Erde. Amen. Als Pioniere, das ist apostolisch. Und prophetisch ist die zweite Säule, ja, die zwei Säulen, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, sagt Paulus. Die zweite Säule ist das Prophetische und das bedeutet, dass wir als Söhne und Töchter der Herrlichkeit, als Zentren der Herrlichkeit prophetisch unterwegs sind, in einem prophetischen Geist unterwegs sind, ein prophetisches Volk sind. Sag mal, ein prophetisches Volk. Halleluja. Und ein wichtiger Teil dieses prophetischen Geistes oder eine wichtige Auswirkung dieses prophetischen Geistes, in dem wir unterwegs sind, sind auch die prophetischen Gaben. Sag mal, Gaben, okay? Was ist ein Unterschied? Prophetischer Geist und prophetische Gaben. Wenn ein prophetischer Geist im Raum ist, dann ist es wichtig, dass wir auch was damit machen. Amen. Deswegen ist es, das eine ist der prophetische Geist, in dem wir unterwegs sind, und das andere sind die prophetischen Gaben, durch die Dinge prophetisch aktiviert werden und Dinge prophetisch wirklich auch ausgerufen und in Existenz gerufen werden. Und wir haben uns bereits angeschaut, im Wesentlichen gibt es drei Gaben. Es gibt eigentlich vier bei 1. Korinther 12, aber die vierte haben wir uns noch nicht angeschaut, das werden wir aber noch machen. Aber diese drei zusammen geben schon mal eine gute Einheit. Prophetische Gaben, das erste, was wir uns angeschaut haben, war das Wort der Erkenntnis. Okay, ihr erinnert euch dran, eine übernatürliche Offenbarung, Information im Leben einer Person oder einer Gruppe oder auch einer Nation, das du nicht wissen kannst im Natürlichen aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart oder aus der Zukunft. Das ist ein Wort der Erkenntnis, ist ein Wort der Erkenntnis, ist eine Information von Gott über eine Situation, Person, Gruppe, Nation, die du nicht im Natürlichen wissen kannst. Und das Zweite, was wir uns angeschaut haben, ist die Gabe der Weissagung. Hier steht nicht das Wort der Weissagung, habe ich das letzte Mal schon gesagt, sondern Weissagung, weil Weissagung ist ein Flow. Weissagung ist mehr als nur ein Wort. Weissagung ist eine ganze Weissagung eben. Ja. Und in dieser Weissagung können auch Worte der Erkenntnis enthalten sein, können ein Teil sein. Aber Weissagung ist mehr, es geht darüber hinaus, es bringt Perspektive für die Zukunft eines Menschen, einer Person, einer Gruppe, einer Nation. Perspektive für die Zukunft, es ruft Zukünftiges ins Jetzt, es schaut im Geist sozusagen auf dem Zeitstrahl in die Zukunft hinein und ruft es aus und bringt es in Existenz. Und das Dritte, was wir uns angeschaut haben, die dritte Gabe, und auch die wiederum kann ein Teil der Weissagung sein. Die Weissagung ist sozusagen das, in dem alles mit drin sein kann. Das ist das Wort der Weisheit. Auch hier wieder Wort der Weisheit, weil es ein Wort ist, ein Impuls ist, um einfach Klarheit, um Führung, um Weisung, um einfach Weisheit in eine Situation hineinzubringen. Weisheit bedeutet einfach zu wissen, was ich tun soll, wie ich es tun soll, wie ich es umsetzen soll. Das ist Weisheit. Und Worte der Weisheit können Teile einer Weissagung sein, ja, des prophetischen Flusses, einer Weissagung können mehrere Worte der Erkenntnis, mehrere Worte der Weisheit enthalten sein, je nachdem, wie lange die Weissagung geht. Ja. Du kannst, wenn du in diesem prophetischen Flow bist, kannst du unter Umständen kannst eine Viertelstunde über jemanden prophezeien. Ja. Wenn dieser Fluss einfach, du musst einfach nur im Glauben immer weitergehen. Ja. Das passiert. Ja. Es heißt ja, Jesus hat ja gesagt, Johannes 7, 38, der an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Also nicht nur Tropfen, sondern Ströme. Amen. Weissagung ist ein Strom. Ja. Ist nicht nur eine Information, sondern ist ein Strom. Und das wollen wir heute weiter aktivieren hier in unserer Mitte. Und wir wollen uns heute ein bisschen mehr Zeit nehmen, wirklich auch aktiv diesen Fluss zu aktivieren aus dem prophetischen Geist heraus. Wir wollen den prophetischen Geist freisetzen in unserer Mitte, denn also ja, wir haben ihn schon freigesetzt die letzten Wochen auch, aber wir wollen noch mal auf eine neue Stufe gehen, denn es ist tatsächlich so, dass es bestimmte Settings gibt, in denen es leichter ist, in Weissagung zu gehen, auch in Worten der Erkenntnis und in Worten der Weisheit zu gehen, als in anderen Settings. Ja. Welche Settings sind es? Einfach, um dir das bewusst zu machen. Ein Setting zum Beispiel, in dem es relativ leicht ist, Worte der Erkenntnis oder Weissagung oder Weisheit zu empfangen, ist schlicht und einfach in einem Gottesdienst. Wenn wir uns versammeln und sehr häufig an einem bestimmten Punkt im Lobpreis ist so ein Punkt, wo du Dinge empfängst im Geist. Ja, wo plötzlich aber du merkst, jetzt kommen Worte der Erkenntnis, jetzt ist ein prophetischer Flow da. Manchmal in der Mitte des Lobpreises, manchmal am Ende des Lobpreises, manchmal auch nach der Predigt, wie auch immer. Es gibt einfach Situationen, in denen sich ein prophetischer Geist freisetzt. Und wer es erkennt und im Glauben aus diesem Geist zieht, der empfängt. Amen. Deswegen will ich dich darauf hinweisen, es auch zu erkennen. Weißt du, es macht nicht unbedingt Sinn, in Gottesdienst zu kommen und beim allerersten Lied, wo wir, was weiß ich, irgendwie den Herrn preisen und sagen, was weiß ich, I just can't stop praising his name oder so, zu sagen, okay, jetzt empfange ich ein Wort der Erkenntnis. Ja? Weil unter Umständen der prophetische Geist noch gar nicht freigesetzt ist. Ja? Oft ist dann so, das, was du dann empfängst, ist dann eher komisch, ja? Weil es noch nicht der Geist ist. Ja? Aber wenn sich der Geist lagert, ja, dann solltest du dich ausstrecken, du solltest lernen, das zu unterscheiden, zu spüren. Aha, jetzt ist der prophetische Geist da. Und dann solltest du darauf einsteigen und sagen, jawohl, jetzt will ich auch was empfangen. Ja? Weil du kannst was damit machen mit dem prophetischen Geist, du kannst es aber auch sein lassen. Besser ist es, du machst was damit. Amen. Du aktivierst es. Also in einem, wenn sich der prophetische Geist in einem Gottesdienst freisetzt, dann ist eine Gelegenheit in besonderer Weise im Prophetischen aktiv zu werden. Das Zweite ist, wo es auch leicht ist, zu weissagen, ganz natürlich, ist, wenn in einem Gottesdienst zum Beispiel ein Mann oder eine Frau, die im Amt des Propheten steht, dient, dann setzt sich auch der prophetische Geist in besonderer Weise frei, allein durch den Dienst. Es kann auch ein Prediger sein, der jetzt nicht selber vielleicht im Amt des Propheten ist, aber der während dem Predigen plötzlich in einen prophetischen Flow reinkommt oder nach der Predigt setzt sich ein prophetischer Flow frei. Dann wird es leicht, prophetisch Dinge zu empfangen. Ich weiß nicht, wie viele von euch können das sagen, dass sie das schon mal, wenn ich jetzt davon spreche, dass sie das schon mal realisiert haben, dass es Momente gibt in einem Gottesdienst, wo sich einfach besonders der prophetische Geist freisetzt. Wie viele können sagen, dass sie schon mal empfunden haben? Okay, das sind noch einige. Ja? Die anderen, du wirst noch sensibler werden. Gott wird dich sensibler machen. Achte einfach mal drauf. Vielleicht hast du noch nie drauf geachtet. Aber achte mal drauf. Es gibt in fast jedem Gottesdienst gibt es Momente, wo sich in besonderer Weise der prophetische Geist freisetzt, in fast jedem Gottesdienst, also bei uns jedenfalls. Ja, wenn die Herrlichkeit sich freisetzt, gibt es fast immer irgendwo auch die Freisetzung von prophetischem Geist. Ja. Unabhängig davon, ob jetzt speziell jemand im Amt des Propheten gerade dient oder nicht, aber das ist natürlich immer besonders fruchtbares Umfeld. Ja. Bobby Connor hat es ja immer so gesagt, the prophetic is more caught than taught. Ja. Also das Prophetische wird mehr aufgenommen als gelehrt. Ja. Also wenn du um Leute rum bist, die schon mehr im Prophetischen unterwegs sind, dann wird es auf dich ein Stück weit übergehen. Ja. Natürlich ist nachher entscheidend, was du tust, wenn du nicht mehr um die Person rum bist, beziehungsweise was dann passiert. Und deswegen wirst du hier in der Schule ja auch aktiviert dahingehen, dass wir dich lehren, dass du eben auch dann, wenn du außerhalb dieses Settings bist, wo natürlich das sich speziell freisetzt, dass du mehr und mehr dahin kommst, von diesem Fluss zu ziehen, auch dann, wenn du eben nicht mehr in diesen besonders, ich sag mal, prophetisch aufgeladenen Atmosphären bist. Ja. Weil wie von euch wissen, dass am Arbeitsplatz nicht immer die total prophetische Atmosphäre ist. Aber Gott will vielleicht deinen Arbeitskollegen ein prophetisches Wort weitergeben. Ja. Dann kannst du nicht auf die Atmosphäre warten, weil da kannst du unter Umständen lange warten. Der Chef ist vielleicht genau das Gegenteil von prophetisch. Ja. Aber du wirst trainiert, sodass du auch außerhalb dieser Atmosphäre dich oder auch außerhalb dieser Atmosphäre von diesem Geist, der ja in dir ist, zu ziehen lernst. Ja. Okay, und das Dritte, wo der prophetische Geist sich natürlich in besonderer Weise freisetzt, ist immer dann, wenn wir im Glauben die prophetischen Gaben aktivieren. Also sprich, gerade jetzt momentan fast jeden Donnerstag hier in der Glory Life Schule, setzt sich der prophetische Geist frei, weil wir ihn im Glauben aktivieren. Ja? Und weil wir darin aktiv werden. Immer wenn du hineinsteigst, ja, das ist immer so, bei jeder Art von Flow, ist auch beim Heilungsfluss, ist nichts anderes. Wenn Gott öffnet ein Fenster, Gott sagt, hey, du kannst es haben, auch beim Heilungsfluss. Ich kann dir auch genau sagen, in dem Gottesdienst, wenn ein Heilungsfluss in Raum kommt. Beim Heilungsfluss ist es bei mir oft so, dass ich als Zeichen fängt, meine Hand an zu zittern. Das weiß ich dann einfach. Jetzt ist ein Heilungsfluss da. Das hat er mir schon vor Jahren gezeigt. Das ist mein Zeichen dafür. Der Heilungsfluss ist da. Ja, und dann ist ein Fenster offen. Und dann ist aber so, du kannst durch dieses Fenster durchgehen, sozusagen. Du kannst es nutzen, du kannst aktiv werden und dann geht es weiter auf. Oder du kannst einfach sagen, okay, ja, schön, nett, dass hier Heilung im Raum ist, super, okay, Herr, mach mal. Und dann ist halt offen kurz und dann geht es auch wieder zu. Ja. Und genauso ist es mit dem prophetischen Fluss. Gott öffnet ein Fenster und wenn wir hineinsteigen, und das tun wir bei diesen Aktivierungen, dafür sind die Aktivierungen, bei den Aktivierungen wirst du sozusagen aus dem Nest gestoßen, dem warmen Nest des Komfort, der Komfortzone, wirst du rausgestoßen und du musst etwas weitergeben. Also du musst, was heißt du musst, also du kannst ja sagen, ich habe nichts, aber ja, ist nicht zu empfehlen, verstehst du, sondern steig einfach im Glauben raus und das Fenster, das bereits ein Stück weit geöffnet ist, wird sich weiter öffnen. Amen, kannst du es sehen? Noch ein Wort zu Aktivierungen, bevor wir dann auch schon gleich starten. Ein Wort dazu. Es gibt ja Christen, die grundsätzlich nicht daran glauben, dass man zum Beispiel prophetische Gaben überhaupt aktivieren kann. Ja, sie zitieren dann in solchen Situationen dann gerne 1. Korinther 12, Vers 11, wo es heißt, ja, der Geist teilt jedem besonders aus, wie er will. Und dann nehmen sie diesen Vers aus dem Zusammenhang und sagen, ja, du kannst prophetische Gaben nicht aktivieren. Entweder die prophetische Gabe kommt auf dich oder sie kommt halt nicht auf dich. Das ist aber nicht das, was Paulus sagt, sondern was Paulus sagt in dem Zusammenhang hier in 1. Korinther 12, ist, er zählt die verschiedenen Geistesgaben auf, die in einem Gottesdienst wirksam werden können. Und dann sagt er, im Rahmen dieses Gottesdienstes teilt der Heilige Geist jedem so zu, wie es richtig ist. Also der eine prophezeit, der andere heilt, der dritte macht dies. Und das ist die Sache des Heiligen Geistes sozusagen. Der ist der Dirigent des Orchesters. Aber ein Kapitel weiter sagt er auch, wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder was. Ja? Das heißt, es ist nicht so, auf die einen fällt was und auf die anderen fällt nichts. Ja? Paulus sagt auch im selben Kapitel, noch am Ende des Kapitels 1. Korinther 12, Vers 31, sagt er zum Beispiel sowas Krasses wie, eifert um die geistlichen Gaben. Amen. Wenn ich glaube, dass der Heilige Geist irgendwelche Geistesgaben auf mich fallen lässt oder auch nicht fallen lässt, dann brauche ich ja nicht mehr eifern. Weil was macht es für einen Unterschied? Ja, der Heilige Geist macht ja eh, was er will. Ja, es ist eben nicht so, dass der Heilige Geist einfach eh macht, was er will, sondern Paulus sagt ganz klar, wir können, ja wir sollen sogar nach den Gaben des Geistes eifern. Das heißt mit anderen Worten, wir sollen uns danach ausstrecken. Ja, 1. Korinther 14, Vers 1, dann nochmal, das ist ein Kapitel weiter. Da sagt er, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Das heißt tatsächlich, also Paulus würde das ja nicht sagen, wenn es eh keinen Unterschied machen würde. Wenn es eh so wäre, dass jeder halt der eine weissagt, der andere weissagt halt nicht, egal wie es ist. Wenn das eh wurscht wäre, wie ich damit umgehe, dann würde es ja nicht sagen. Sondern er sagt, hey, wenn ihr danach eifert, wenn ihr euch danach ausstreckt, mit anderen Worten, dann wird es mehr passieren. Ganz einfach. Amen. Und wenn wir von geistlichem Eifer wiederum sprechen, dann ist auch ganz wichtig zu sehen, dieser geistliche Eifer ist nicht einfach nur irgendwie so ein seelischer, fleischlicher Eifer, ich bin ganz eifrig, sondern das ist ein Glaubenseifer. Ja? Es ist ein Ausstrecken im Geist. Das heißt, es ist ein Ausstrecken im Glauben. Sag mal, im Glauben. Matthäus 21, Vers 22 ist ein Schlüsselvers. da wird dir eigentlich beschrieben, wie du alles, was du von Gott haben kannst, empfängst. Alles, da heißt es nämlich, und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Alles, und dann sagt er noch, was immer. Das ist doppelt gemoppelt sogar. Also er sagt, alles, was immer. Also das heißt, alles, alles, doppelt mal alles. Also egal was. Egal was, und zu egal was gehört definitiv auch prophetische Rede. Zu egal was gehört auch Heilung, zu egal was gehört, was auch immer der Heilige Geist dir aufs Herz legt, wonach du dich ausstrecken sollst. Aber alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Das heißt, es sind eigentlich genau 4 Schritte, die immer gelten, egal worum es geht. Ob es darum geht, dass du die Heilung für deinen Körper empfängst, ob es darum geht, dass du eine Gebetserhörung empfängst für irgendeine bestimmte Situation in deinem Leben oder ob es darum geht, dass du geistliche Gaben empfängst, auch vollkommen egal, welche geistliche Gabe, ob jetzt Weissagung oder Heilung oder Glauben oder was auch immer. Es sind 4 Schritte, wie du alle diese Dinge im Geist empfängst. Oder 4 Punkte eigentlich. Was heißt Schritte? Es geht eigentlich ineinander über. Das erste ist, du begehrst es. Amen. Das heißt, du willst es. Frage, wie viele von euch wollen mehr im Prophetischen fließen und dienen? Ja, sonst wärst du heute Abend sicherlich nicht hier live hergekommen. Sonst hättest du gesagt, oh, das schaue ich mir lieber aus der Ferne im Livestream an. Mal gucken, ob das was für mich ist. Nein, seid gesegnet über Livestream, ihr seid voll mit dabei, wir werden euch mit aktivieren. Aber entscheidend ist, dass du es begehrst. Und das zweite ist, du streckst dich im Gebet aus, ja. Alles, was ihr im Gebet glauben begehrt, wird euch werden. Das heißt, du streckst dich bewusst danach aus. Wir wollen uns heute Abend bewusst danach ausstrecken, dass Gott seinen prophetischen Geist noch mehr in unserer Mitte freisetzt. Seid ihr dabei? Und drittens ist, wir glauben, dass wir es empfangen. Ausstrecken immer im Glauben. Alles, was ihr im Gebet glaubend begehrt, das wird euch werden. Das heißt, begehren, ausstrecken im Gebet, glauben und was ist das vierte? Empfangen. Haben. Haben. Sag mal haben. Du hast es. Amen. Du streckst dich aus, du glaubst Gott, du glaubst sein Wort. Okay, Paulus hat gesagt, ich soll nach den geistlichen Gaben eifern, ich soll nach dem prophetischen Geist eifern, ich soll nach den prophetischen Gaben eifern. Also ich strecke mich aus und im Glauben ergreife ich, dass ich empfange und ich hab's. Amen. Halleluja. Habe deine Lust am Herrn, heißt es in Psalm 37, Vers 4, und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Du musst etwas begehren, damit er es dir geben kann. Das ist interessant. Viele Christen denken, sie sind besonders fromm, wenn sie wunschlos glücklich sind. Wenn sie gar nichts wollen. Sie sagen, oh Herr, du bist so groß. Ich brauche gar nichts von dir. Hauptsache, ich bin bei dir. Und natürlich, Hauptsache, ich bin bei dir, das stimmt. Aber weißt du, wir können noch viel mehr für Gott wirksam werden in unserem Leben und diese Welt noch viel mehr verändern, wenn wir in den geistlichen Gaben mehr aktiv sind. Also dürfen wir uns ausstrecken. Halleluja. Und das zweite biblische Prinzip im Zusammenhang mit dem Aktivieren geistlicher Gaben, also das erste war, Paulus sagt, wir sollen begehren. Ja? Das spricht schon mal dagegen, dass wir einfach nur passiv warten sollen, bis irgendwas auf uns fällt. Aber das zweite ist, Paulus sagt noch was anderes. Er sagt nämlich, wir müssen aktiv werden, damit wir durch Gewöhnung geübte Sinne haben. Er sagt mit anderen Worten, Hebräer 5, Vers 14 heißt es, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben. Durch Üben entsteht Gewöhnung und durch Gewöhnung entsteht ein geübter Sinn. Amen. Und das ist der Sinn hinter Aktivierung. Ja, wenn du es nie tust, wie soll sich dein Sinn gewöhnen? Wie sollst du einen gewöhnten Sinn haben, wenn du es nie tust? Ja, das heißt durch Übung, geübte Sinne. Es passiert durch Übung. Und deswegen ist Aktivierung ist immer Übung und deswegen etwas absolut Biblisches. Ja. Die Geistesgaben zu aktivieren ist absolut biblisch. Amen. Einfach dich aufs Wasser zu setzen und zu sagen, so, glaube Gott, streck dich aus im Gebet, empfange im Glauben und werde aktiv. Das ist absolut das biblische Prinzip, um deine Sinne zu üben und damit zu gewöhnen an den prophetischen Fluss. Oder natürlich, wenn es um andere Gaben geht, an Heilung oder was auch immer. Ja. aber in diesem Fall jetzt an den prophetischen Fluss. Durch Üben entsteht Gewöhnung, durch Gewöhnung ein geübter Sinn und ein geübter Sinn ist ein Sinn, der eingetuned ist auf die Frequenz Gottes. Und das ist das, was letztendlich unser Ziel ist hier in dieser Glory Life Schule. Wir schaffen einen Raum, in dem es besonders leicht ist, hineinzuspringen in den prophetischen Fluss, indem wir gemeinsam den prophetischen Geist freisetzen. Du gewöhnst deine Sinne an diesen prophetischen Fluss und die Konsequenz ist, dass du eingetuned bist auf diesen Fluss. Das heißt, du kannst jederzeit davon ziehen, auch dann, wenn du in einem anderen Umfeld bist. Das ist das Ziel von Aktivierung. Amen. Halleluja. Wie von euch sind bereit, aktiviert zu werden heute Abend? Preist den Herrn im Glauben. Das wollen wir heute tun. Ja, wir wollen uns ausstrecken im Gebet. Wir wollen den prophetischen Geist im Glauben freisetzen. Wir wollen ihn im Glauben empfangen. Und dann wollen wir aneinander das Weitergeben von prophetischen Worten üben. Amen. Und dabei natürlich erwarten, dass wir immer treffsicherer werden. Amen. Aber wir wollen es üben. Heute Abend wollen wir weiter üben, eine Weissagung an jemanden weiterzugeben. Und wie gesagt, diese Weissagung oder wir sagen es mal so, der Oberbegriff, um es nicht durcheinander zu bringen mit den Gabenbezeichnungen, nennen wir es als Oberbegriff, wir strecken uns danach aus, ein prophetisches Wort an jemanden weiterzugeben. Ein prophetisches Wort. Und dieses prophetische Wort kann Worte der Erkenntnis enthalten, kann Weissagung enthalten und kann ein Wort der Weisheit enthalten. Ja. Aber alles in allem ist es ein prophetisches Wort. Wenn wir landläufig davon sprechen, oh, ich habe ein prophetisches Wort empfangen, wenn du es genauer analysierst, was du empfangen hast, egal jetzt durch wen, zum Beispiel ein Prophet, jetzt, weiß ich, Tim Kasketten war im Januar hier, hat prophetische Worte weitergegeben, dann sagen wir, okay, der hat ein prophetisches Wort bekommen. Wenn du es genau analysierst, wirst du feststellen, in dem prophetischen Wort war das ein oder andere Wort der Erkenntnis dabei, da war Weissagung drin und da war auch Weisheit drin. Oft, ja. Nicht immer ist alles drei drin, aber oft ist die Kombination von zumindest zwei Sachen in dem prophetischen Wort drin. Und nach einem solchen prophetischen Wort wollen wir uns heute Abend füreinander ausstrecken und Gott glauben, dass wir immer treffsicherer werden und dass dieser Fluss auch immer mehr aus uns heraus sprudelt. Und deswegen habe ich heute Abend vor in unserer Mitte, wir haben es letzte Mal schon damit begonnen, mit dem prophetischen Rad, ja. Und wir wollen heute das prophetische Rad so richtig in Schwung bringen. Ja? Das heißt, ein Rad ist ja dafür da, dass sich's dreht. Ja? Und wir wollen es heute so richtig drehen lassen, dieses prophetische Rad, um so richtig in diesen Fluss einzusteigen. Und deswegen machen wir es jetzt gleich. Ihr könnt jetzt schon zusammengehen, einfach immer zu fünft. Wir gehen immer zu fünft zusammen. Und es wäre gut, wenn in jeder Fünfergruppe ein Leiter dabei wäre, der einfach so, wo man sagen kann, okay, der kann jetzt leiten, auch diese Gruppe. Und ja, es müssen nicht die gleichen Leute sein wie letztes Jahr. Okay, also steht einfach auf, tut euch in Fünfergruppen zusammen. Wenn ihr über Livestream zuschaut, dann ihr könnt euch zusammentun in WhatsApp-Gruppen oder Zoom-Gruppen oder wie auch immer. Oder ihr könnt natürlich auch in kleineren Gruppen, da funktioniert es auch, das Rad, da ist es halt nicht ganz so rund, das Rad, da ist es halt ein bisschen eckiger in der Vierergruppe oder wie auch immer, in der Dreiergruppe ist es dreieckig, wie auch immer, egal, aber es funktioniert auch, selbst zu zweit funktioniert das Ganze. Aber tut euch zusammen einfach in Fünfergruppen und schaut, wer könnte der Leiter sein, vielleicht wäre es eh ein Leiter, auch hier bei Glory Life, schaut einfach, dass es immer einen Leiter gibt in jeder Gruppe. Und tut euch entsprechend zusammen. Genau, ihr könnt euch überall im Raum verteilen. Wer braucht hier fehlen noch Leute. Ihr seid zu fünft, okay, gut. Ihr seid auch fünf da hinten? Ach, okay, hier sind wir schon fünf, hier sind wir fünf. Da sind wir zu viele hier. Das sind sieben. Guck mal, hier sind zwei alleine. Hier kann noch jemand dazu hier. Da sind auch noch zwei alleine. Also tut euch, genau, könnt ihr noch mal hier, da ist auch noch Platz. Genau. So, das wirklich überall da, wo jetzt mehr als fünf sind, gebt bitte einer oder zwei, je nachdem wie viel Überschuss ist, sozusagen weg und tut euch nochmal zusammen. Ja? Fünf, okay, das ist eine Fünfergruppe. Wen haben wir jetzt noch übrig? Du bist noch übrig? Okay, sonst jetzt niemand mehr? Stimmt, da, ja, okay. Achso, die sind auf Toilette, okay, sonst noch irgendwo zu wenig? Okay, gut, dann darfst du dich einfach, dann machen wir eine Sechsergruppe, dann gehst du einfach noch zu einer Gruppe dazu, okay? So, und jetzt pass auf, wir machen Folgendes, das Rad wird sich drehen. Habt ihr bestimmt, wer jetzt erstmal der Leiter ist in der Gruppe? Okay, gut, okay. So, jetzt ich erkläre es nochmal, das prophetische Rad. Eine Person stellt sich in die Mitte. Bestimmt einfach, wer sich als erstes in die Mitte stellt. Eine Person stellt sich in die Mitte, okay? Eine Person fängt an. Heute Abend ist es so, dass jeder dran kommt. Das ist egal, ihr müsst euch weder vordrängeln noch zurückdrängeln. Es kommt eh jeder dran, okay? Es kommt jeder dran heute Abend. Jeder bekommt heute ein Wort, weil das Rad dreht sich, okay? Das Rad dreht sich, deswegen kommt jeder dran. Okay, habt ihr jeden in der Mitte? Okay. So, jetzt erkläre ich, wie wir es machen. Als erstes strecken wir uns gleich gemeinsam aus nach dem prophetischen Geist, setzen ihn frei in unserer Mitte, setzen den Fluss des Heiligen Geistes frei und dann strecken wir uns aus danach. Die vier, die um die Person herumstehen, strecken sich aus nach einem prophetischen Wort. Wie gesagt, es kann Erkenntnis, Weisheit, Weissagung enthalten. Aus für die Person, die in der Mitte steht. Und dann beten wir in Sprachen, ja. Ich sage das dann, ich leite es dann an. Wir beten zusammen in Sprachen. Wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Ja, das ist ganz wichtig, dass du einfach dadurch wird der Geist sozusagen aktiviert in dir. Und ich möchte dann auch, dass du nicht nur so in Sprachen betest, sondern richtig so mit Entschiedenheit, mit Klarheit einfach den Fluss freisetzt, okay? Und dann sage ich Stopp und wir kommen zur Ruhe und dann hören wir eine halbe Minute wirklich in uns rein, schauen. Es gibt ja verschiedene Sinne, mit denen wir prophetische Gaben wahrnehmen können. Also wir schauen, wir hören, wir empfinden, was der Heilige Geist dieser Person in der Mitte weitergeben möchte. Für ihre Zukunft, für ihr Leben, Weisheit, Erkenntnis, was auch immer es ist. Okay? Und dann beginnt die Person, die rechts vom Leiter steht, ja, und im Gegenuhrzeigersinn, einer nach dem anderen, gibt sein Wort weiter für die Person. Und der Letzte ist der Leiter. Und der Leiter hat die Aufgabe, das zum einen natürlich das, was er selber hatte, für die Person weiterzugeben, aber das dann zusammenzuflechten mit den anderen Worten und daraus ein komplettes Ganzes zu machen. Okay? Das heißt, einen großen prophetischen Fluss für die Person. Okay? Und dann, wenn das passiert ist, machen wir es so. Ich werde einfach immer zwischendurch sagen, okay, jetzt könnte ungefähr die erste Runde zu Ende sein. Ihr müsst euch nicht ganz genau dran halten, aber dass ihr ungefähr einen Anhaltspunkt habt, dass nicht eine Gruppe zu lang braucht und die andere Gruppe ganz schnell fertig ist. Machen wir so ungefähr im Gleichschritt so quasi. Ja? Und dann werde ich sagen, okay, nächste Runde und dann kommt eine andere Person in die Mitte. Und jetzt könnt ihr es so machen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Person, die rechts vom Leiter ist, vom ersten Leiter war, macht jetzt die Leitung. Also das heißt, die Leitung dreht sich dann auch, ja, zum Nächsten. Wenn die Person sagt, oh nee, lieber nicht, dann kann die Person, die jetzt am Anfang als Leiter bestimmt worden ist, das auch nochmal machen. Aber wenn die anderen sich zutrauen, dann kann auch die Leitung, also derjenige, der das Wort am Ende zusammenfasst, sozusagen sich drehen. Ja? Weil wir haben ja insgesamt 5 Runden, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ja? 5 Runden, sodass am Ende jeder dran war. Also spätestens am Schluss, wenn der Leiter oder die Leiterin selber in die Mitte kommt, dann muss jemand anders es zusammenfassen, logischerweise. Ja? Und dazwischen seid einfach frei, ihr könnt die Leiterschaft einfach auch kreiseln lassen. Okay? Also wenn die Person bereit ist, rechts dann vom Leiter, dann kann sie die Leiterschaft übernehmen in der nächsten Runde. Okay? Haben wir's? Halleluja. Okay, gut. Also, dann beginnen wir in Sprachen zu beten. Und als erstes setzen wir den prophetischen Geist frei. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du uns alle heute Abend auf eine neue Ebene des Geistes bringen willst und bringen wirst, Herr, des prophetischen Geistes, Herr. Und in dem Namen Jesus, Herr, wir strecken uns aus. Streck dich einfach mal aus, heb mal deine Hände hoch und streck die mal aus. Wir strecken uns aus mit dem Begehren unseres Herzens, Herr, nach Weissagung, Herr, für die Person, die jetzt in der Mitte steht, für jeden von uns, Herr. Wir strecken uns aus nach diesem Geist der Weissagung in dem Namen Jesus. Und im Glauben empfangen wir, wofür wir uns ausgestreckt haben. Im Glauben empfangen wir den prophetischen Geist gerade jetzt in Jesu Namen, hier in unserer Mitte. Und wir setzen ihn frei in Jesu Namen. Und wir aktivieren ihn in Jesu Namen jetzt in unserer Mitte. Halleluja. Halleluja. Du kannst die Hände runternehmen, empfang es im Glauben. Und jetzt geht's los mit der Aktivierung. Jetzt beginnen in Sprachen zu beten und zwar richtig offensiv. Lass den Fluss in dir frei jetzt. Korabasia nanamashi kananamaso kororobosanda karadabasia dadadadada. Halleluja. Bete offensiv, offensiv. Halleluja. Hab die Person in der Mitte im Blick jetzt. Jetzt geht's um die Person in der Mitte. Du streckst dich aus nach einem Wort für die Person in der Mitte. Nach einem Wort, einem prophetischen Wort für die Person in der Mitte. Du streckst dich aus. Oh ja, danke Herr, dass du jetzt jedem von uns ein prophetisches Wort gibst für die Person in der Mitte. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Okay, noch eine halbe Minute. Volle Offensivpower. Und stopp. Und Jesus, jetzt danken wir dir, dass du jedem Einzelnen etwas zeigst, was hören lässt, ein Empfinden gibst, ein prophetisches Wort gibst für die Person in der Mitte. In Jesu Namen. Halleluja. Oh, diese Leichtigkeit. Noch nicht anfangen, noch nichts sagen. Jetzt ist noch nicht die Zeit. Wir hören. Wir hören. Wir hören. Okay. Jetzt kann die Person, einfach die rechts vom Leiter steht, beginnen und ihr Wort weitergeben. Und dann dreht sich das Rad im Gegen-Uhrzeigersinn. Und die Person, die leitet, fasst zusammen, gibt ihr Wort weiter und fasst zusammen. Okay? Los geht's, in Jesu Namen. Halleluja. Preis den Herrn. Okay, das Rad dreht sich noch an der einen oder anderen Stelle. Wenn ihr fertig seid mit der ersten Runde, dann kann schon mal die zweite Person in die Mitte kommen. Wir machen das jetzt nicht alle ganz im Gleichschritt, aber es kann die zweite Person in die Mitte kommen und dann kann die Gruppe, wo jetzt dann die zweite Person in der Mitte steht, wieder eine halbe Minute in Sprachen beten. Einfach und dann geht's wieder los, rechts vom Leiter geht's los und ein Wort nach dem anderen wird weitergegeben. Okay? Genau, ihr könnt dann den Leiter wechseln, wenn ihr wollt. Genau, ja, genau. So, genau. Am besten sagt der Leiter dann immer Stopp, wenn die Sprachenrede zu Ende sein soll, damit auch jeder weiß, okay, jetzt geht's los mit dem Hören. Okay, wenn das Rad sich dann weiter dreht, kommt die dritte Person in die Mitte. Wie gesagt, in eurem Tempo, aber so ungefähr, zeige ich einfach an, jetzt könnte dann langsam die dritte Runde beginnen. Auch hier über Livestream. Ihr könnt, auch wenn ihr nur zu zweit vielleicht seid, aber ihr könnt ja auch mehrere Runden machen und einfach euch einander auch immer wieder neu was weitergeben. So könnt ihr es zumindest auch aktivieren, auch wenn ihr kein Rad habt. Aber wenn ihr mehrere seid, einfach über Livestream, dann nutzt einfach auch die Möglichkeit, wirklich auch wie so dieses Rad auch sich drehen zu lassen. Auch wenn ihr zu viert, zu fünft seid, dann ist es natürlich optimal. Halleluja. Jetzt kommt dann bald Runde 4. Heißt ja, wie gesagt, auch die Leitung kann wechseln. Wenn der Nächste einfach auch die Leitung übernehmen will, kann die Leitung wechseln. Und ihr betet wieder in Sprachen. Und dann sagt der Leiter Stopp. Und dann hören wir, sehen wir, strecken uns aus. Und dann dreht sich das Rad weiter. Halleluja. Thank you. Halleluja. Genau, jetzt kommt langsam die fünfte Runde. Die fünfte Runde. So langsam nochmal voll in Sprachen beten. Wer von euch ist am Ende sozusagen, nicht am Ende physisch, sondern das Rad ist durch, ihr seid durch, okay, hier sind wir auch durch. Okay, wenn in irgendeiner Gruppe, ich weiß nicht, ist in irgendeiner Gruppe 6, dann könnt ihr natürlich für den 6. auch noch schnell ein Wort bekommen. Die Gruppen, die fertig sind, ihr könnt euch wieder an euren Platz hinsetzen, dann sehen wir, wie weit die Einzelnen sind. Wir machen dann gleich noch eine kleine Umfrage, wie es gelaufen ist. Halleluja. Gut, das, bei den meisten hat sich das Rad zu Ende gedreht. Halleluja. Ja, einige haben das Handy mit Handy aufgenommen nebenher, das ist natürlich schlau. Ja, das könnt ihr natürlich immer machen, ihr könnt natürlich die Worte aufnehmen. Das ist immer gut, wenn man in einem prophetischen Environment ist, ist immer gut, das Handy gezückt zu haben, den Rekorder. Das mache ich auch immer, wenn ich mit Leuten rede und dann fängt irgendwas Prophetisches an, dann zücke ich mein Handy und gleich, okay, nehmen wir gleich auf. Muss nochmal zwei Sätze zurückspulen und dann geht's weiter. Also das ist gut natürlich, wenn man es aufnimmt, weil dann kann man auch nachher im Nachhinein noch davon ziehen. Okay, wer von euch, der jetzt in der Mitte war bei dem prophetischen Wort, konnte was mit dem Wort anfangen? Okay, also mit anderen Worten, oder ich frage mal so, wer hat alles ein Wort empfangen? Ja, okay, alle, Halleluja, preist den Herrn, Amen, das ist schon mal ein Applaus wert. Jeder hat ein Wort empfangen, Halleluja, preist den Herrn. Wer konnte was mit dem Wort anfangen? Jetzt nochmal die Frage. Das sind auch so ziemlich die allermeisten. Bei wem hat was wirklich so richtig ins Schwarze getroffen? Einfach kannst du auch nochmal. So, wo du wirklich sagst, ja, wow, okay. Sind auch einige. Ja, die meisten. Preist den Herrn. Halleluja. Pass mal auf, jetzt machen wir noch eine andere Umfrage. Und zwar, wer hat empfunden, dass in seinem Wort, das er hatte, Weissagung enthalten war? Wer hat Weissagung empfunden? Also was für die Zukunft? Du hast was für die Zukunft gesagt, für die Person. Okay. Wenn du jetzt zurückdenkst, war ein Wort der Weisheit dabei bei dem, was du gesagt hast? Nein, was man gesagt hat, was du weitergegeben hast. Ja, es waren so viele, okay. Oder wir machen die Umfrage für die Person, die empfangen hat, okay. Als du empfangen hast, wer würde sagen, ja, bei dem, was ich empfangen habe, weil das war ja nur ein, du hast ja nur einmal empfangen, ja, bei dem, was du empfangen hast, hast du Weissagung empfangen, also etwas für deine Zukunft. Okay, die allermeisten, ja klar, das ist immer eigentlich drin beim prophetischen Wort. Wer hat, bei wem war ein Wort der Erkenntnis mit drin, wo jemand was, eine Info, irgendwie was gewusst hat, was er wahrscheinlich eigentlich so nicht hätte wissen können, ja? Eine Situation, vielleicht auf eine Situation angesprochen, die gerade ganz aktuell in deinem Leben war, okay. Gut, einige. Mhm. Okay. Wer von euch hatte ein Wort oder hat ein Wort der Weisheit empfangen, also so eine Richtungsweisung, so eine Ausrichtung, eine Klarheit, ein Rat oder sowas in diese Richtung? Okay, preist den Herrn. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Amen. Preis den Herrn. Wunderbar. Ihr Lieben, jetzt machen wir 5 Minuten Pause an der Stelle, gehen weiter im prophetischen Geist und dann kommt Margarita in der 2. Stunde und wird uns heute von allen Traumata befreien, die noch da sind. Nein, okay, nicht ganz allen, aber von den ersten jedenfalls. Also bleibt dran, in 5 Minuten geht's weiter, 8:15 geht's weiter.